according to the will of Christ. Ja, ich dachte letzte Woche, dass das erstmal die letzte Predigt ist für Dienstag. Aber der Herr möchte, dass ich noch heute weiter predige und wir machen alles nach dem Willen des Herrn und nicht nach unserem eigenen Willen. Praise the Lord. Halleluja. There are things he still wants us to understand and note, which is the message on judging one another and judging ourselves. Weil es Dinge noch gibt, die er möchte, dass wir sie wissen bezüglich andere richten, aber auch uns selbst richten. Amen. Amen. He wants us to know further things concerning it. Er möchte, dass wir noch mehr darüber erfahren und wissen. And before we start, I will quickly go through this very place that I have here that he gave me at night. Amen. Und bevor wir anfangen, werden wir noch kurz über etwas sprechen, was er mir gestern Nacht noch gegeben hat. He said, all the message I preach to you are all warnings. Jede Botschaft, die ich euch gebe, sind alles Warnungen. Amen. Amen. Christ's message, they are all warnings to us. Die Botschaft von Christus ist immer eine Warnung an uns. Any message you hear here, they jede are warning. Botschaft, and die du hörst, ist eine Warnung. Very, very serious. Und du musst sie ernst nehmen. Amen. Amen. Because they are coming directly from the Holy Spirit. Weil sie direkt vom Heiligen Geist kommen. Amen. Amen. And they are warning. Und das sind Warnungen. Amen. Amen. Don't take them. Don't underrate them. Unterschätze diese Botschaft nicht. Amen. Amen. Don't take them. Don't ignore them. Ignoriere I mean, don't ignore nicht. Them at all. Don't underrate them. Unterschätze sie nicht. Amen. Take them very, very serious. Nimm sie sehr ernst. It is between life and death. Denn es ist zwischen Leben und Tod. The message you hear here, die they Botschaft, are die all warning. Hörst, sind Warnungen. Amen. Amen. They are very, very serious. Es sind sehr ernste Warnungen. Amen. Amen. Jesus said, "His word are spirit and life." Sein Wort ist Geist und Leben, sagt the Jesus. Message that is preached here, that he is giving us here, is spirit and life. Die Botschaft, die hier verkündigt wird, ist Geist und Leben. And not in flesh and death. Und nicht Fleisch und Tod. Amen. Amen. It is spirit and life, and we are to take it very, very serious. Es ist Geist it's no und joke Leben, at all. Und wir sollen es ernst nehmen. Es ist kein Don't play Scherz. With it. Wir sollen es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also, he also said that if you are invited to any get together, und er hat auch gesagt, to marriage, to birthday, eingeladen bist irgendwohin zu einer Hochzeit oder he said your invitation Geburtstag. Letter should be you are going to preach for at least 15 minutes. That should be your invitation letter. Solltest du from them to you. Solltest du ihnen sagen, dass du auf jeden Fall für 15 Minuten gerne das Wort haben würdest, um über Jesus Christus zu predigen. That should be your invitation letter that you accept dass to go there. Da die Voraussetzung ist für dich, um auf diese Feierlichkeit if zu gehen. If not, you don't go there. Sonst gehst du nicht auf diese Feierlichkeit. Amen. Amen. And please record the message that you preach there. Mm. Und nimm auch die Botschaft auf, die du dort dann predigst bei dieser Feier oder bei dieser Hochzeit. Because we as a church we want to hear it. Weil wir als Gemeinde wollen das auch hören. Amen. Record it and send it to us. Nimm das auch auf this is und very schick important. Uns das. Das ist sehr it wichtig. Is from the Lord. Das ist vom Herrn. Amen. Amen. We want to hear the message you preach so that we can also celebrate Christ with you. Wir wollen diese Botschaft hören, die du dann predigst, weil wir auch Christus mit dir feiern wollen. Amen. Amen. We want to hear it. Please record it as you are there and bring it here to us. Amen. Nimm das auf und bring das hier hin. Praise the Lord. Also schick es weiter an uns. Amen. Amen. So today we continue with our message, which is judging one another and judging ourselves. Heute geht's weiter mit unserer Botschaft, einander richten und uns selbst richten. The Lord wants us to prove everything. Der Herr will, dass wir alles prüfen. Amen. Amen. In 1. Thessalonians, let us go there, please. 1. Thessalonica. 5. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. It says, prove all things. 1. Thessalonica 5, 21. Prove all things. Prüft alles. Hold on that which is good. Christ is the only goal. prüft alles, das Gute behaltet. Christus ist das einzig wahre Gute. Amen. Amen. Prove all things. Only accept that which is Christ. Prüft alles, das Gute behaltet. Amen. Behaltet das, was Christus ist. Amen. Amen. Prove all things and reject whatever is not of Christ. Prüft alles und verweigert alles, was nicht von Christus accept ist. Accept only what is of Christ. What is Christ? Akzeptiere nur das, was von Christus That's ist. That's what he's saying in verse 21 here. 21. Amen. Amen. Prove all things including yourself. Prüft alles auch euch selbst. What you do in secret. Was wir im Verborgenen tun. Amen. What are you hiding? Was versteckst du? What don't you want God's children to know about was sollen you? Kinder Gottes über dich nicht wissen? Amen. Amen. You cannot hide anything from Jesus. Du kannst nichts von Jesus verbergen. So also you cannot hide things from Satan. Deswegen kannst du auch nichts vom Teufel verbergen. Amen. Amen. Last week we talked about our relationship with people. Letzte Woche haben wir über unsere Beziehung mit Leuten gesprochen, dass wir diese Beziehungen prüfen sollen. Amen. Amen. Today we talk about ourselves, proving what we do. Und heute sprechen wir über uns selbst. Amen. In our places of work. Auf der Arbeit. Amen. Amen. When we are alone. Wenn wir alleine sind. What we watch. Was wir the music we listen to. Die Musik, die wir uns anhören. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. What we eat and drink. Was wir essen und trinken, what we wear. Was wir anziehen, the clothes we wear. Klar, the show that we promote. Die Shows, die are we promoting Christ? Are we are promoting prostitution? Fördern wir Christus oder fördern wir Prostitution? Amen. Amen. Are we promoting Christ or promoting death? Fördern wir Christus oder Tod? Amen. You are going to promote two things. It's either Christ or Satan. Amen. What you are promoting, what you are using, if it is not Christ, definitely it's Satan. Wenn es nicht Christus ist, ist es der Teufel. Amen. Amen. What you love and hate, the Lord wants you to prove it. Was wir lieben und hassen, der Herr möchte, dass wir das prüfen. Amen. Amen. What you accept and reject, was wir prove akzeptieren it. Und verweigern. Amen. Amen. Prove everything. Prüft alles. What you call one another. Wie er einander nennt. Amen. Amen. He said you should prove it. Sie sollen alles prüfen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us first of all go to 1 Corinthians. We have a lot to quickly cover today. Amen. 1 Corinthians 8. 1 Corinthians 8. From verse 9 to the end. 9 bis zum Ende. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, but take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you know the truth, there are a lot that do not know the truth. Wenn du die Wahrheit weißt, gibt's aber viele Leute, die die Wahrheit eben nicht wissen. Amen. Amen. And that is why what you do before people matters a lot. Was wir tun vor Leuten ist sehr wichtig. Amen. Amen. What you call one another. Wie wir einander nennen. How you approach one another. Wie wir aufeinander zugehen. Are you getting it? Amen. Amen. For if any man sees thee, which has knowledge, sit at meat in the idol's temple, that shall not the conscience of him which is weak be embodied to eat those things which are offered to idols. You know, idols is nothing. Götzen sind nichts. You know, if idol worshippers, they are worshipping their idols. Wenn Götzendiener ihre Götzen anbeten. For God's children, yeah, it's just nothing before us. Ist das für uns Kinder Gottes nicht? But there are people that see them as something. Aber es gibt Leute, die das als etwas sehen. Amen. Amen. And you're going there. You know, if you are eating anything or you are drinking, you are celebrating with them. You know, people might not, you know, for you it might not be anything. You know who you serve. Du weißt, wen du dienst. Und amen. Du but those people that see you with them, tell me your friend, I will tell you who you are. Zeig mir deine Freunde, dann weiß ich, wer du bist. You are polluting people's heart. Du verunreinigst. I don't, are you getting something here? Das Herz der Menschen. Amen. It is not about you alone. Es geht nicht um dich allein. Amen. You consider others. Du musst auch an andere denken. Are you getting it? In deinem Tun. Praise the Lord. Hallelujah. And through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But when you sin so great, so against the brethren, and want their weak conscience, you sin against Christ. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh. Mm-hmm. Why the word standeth, lest I make my brother to offend. Are you getting something here? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We are not living for ourselves alone. Wir leben nicht nur für uns selbst. Amen. Amen. People watch you. Leute beobachten. Amen. Dich. They want to see the example of Christ in your life. Sie wollen Christus in deinem Leben sehen. Amen. It's not you are not. You know, it is you don't see the flesh, you see the spirit. Du siehst nicht das Fleisch, sondern den Geist. You don't walk by the flesh, you walk by the spirit. Du wandelst nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Amen. Amen. What we call ourselves matters a lot. Was wir zu uns selbst sagen, ist sehr wichtig. Be careful of what we do. Seid vorsichtig mit was wir tun. And what we eat, what we drink. Was wir essen, was wir trinken. Amen. Amen. He said, because of our weak seedlings. Wegen unseren schwächeren Geschwistern in Christus. Those that are not yet mature. Die noch nicht reif sind. The young ones. Die Jüngeren. That have not known the truth. Die weit noch nicht kennen. Amen. Amen. Yeah, you know, example. The example I will give you is, I will quickly give you, coming from me, is watching drama, like Nigerian drama, all these African dramas. Ein persönliches Beispiel von mir ist zum Beispiel Dramen zu gucken, die nigerianischen Dramen, die ich mir anschaue. You know, almost all these Nigerian, all these African dramas, they are so evil. Diese afrikanischen Dramen sind alle sehr teuflisch. And that's why if you don't know the truth, you don't go there at all. Also, wenn du die Wahrheit nicht kennst, sollst du dir sowas nicht angucken. Amen. Mm-hmm. Because it was always promoting the good of this world. Weil es immer das Gute dieser Welt promoted. If even they want to say anything about Christ, they go to Catholic. Und wenn es irgendwas mit Gott zu tun hat, dann eher den katholischen Gott. Amen. Oder they go to the Catholic God. Mm. Amen. Mm. Well, you know, they never go to the true Jesus Christ. Sie gehen nicht zum wahrhaftigen Jesus Christus. You can, if you see all this drama, they are all based because I go there, I watch them because I already know the truth. But if you do not know the truth, you are, it's going to influence you. Und ich schaue mir diese Sachen an, aber ich kenne die Wahrheit und kann das unterscheiden. Aber wenn sich das jemand reinzieht, der die Wahrheit nicht kennt, wird das dich auf jeden Fall beeinflussen. It promotes, you know, the good parents, and you know, it's always about the good of this world. Weiß and du? Never things of the truth. Immer um Christ himself. Moral dieser Welt geht, um das Gute dieser Welt, aber nicht um den Standard von Christus. It promotes the integrity of this world. Ist, and not of Christ. Fördert die Integrität dieser Welt, aber nicht die Integrität von Christus. Are you getting it? How to solve problems. Wie man Probleme löst. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So, please, what we watch, was wir uns anschauen, we are to judge it. Müssen wir richten. Is it helping us to go to believe Christ further? Hilft es uns, to know the truth and accept the truth. Die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit zu akzeptieren. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also, how we address one another. Auch wie wir einander nennen. You are not husband and wife until you are married. Ihr seid nicht Ehemann, Ehefrau, erst wenn ihr verheiratet seid. Amen. Amen. You are not husband and wife until you are married. Ihr seid nicht Ehemann, let us Ehefrau, go to 1 Timothy 5. 1. Timotheus 5. Praise the Lord. Hallelujah. Until the Lord joins you together as husband and wife. Als Ehemann, Ehefrau. First Timothy 5, verse 1 and 2. 1 Timotheus 5, 1 and 2. He said, I exhort, First Timothy, oh, sorry. Good. He said, rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, as brothers. The elder women as mothers, and younger as sisters, with all purity. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Brothers and sisters are not husband and wife. Until you are married, you are not husband and wife. Erst wenn ihr verheiratet seid, dann. So prove all things. That is what the Lord wants from us. So will der Herr, dass wir alles prüfen. How you see one another. Wie wir einander sehen. And what you call one another. Und was wir beieinander sagen. What you value. Was wir wertschätzen. Prove all things in your life. Prüft alle Dinge in places Leben. You go to. Orte, amen. Pastor is not there. God's children, they are not there. Wo Kinder Gottes nicht da sind, wo der amen. Gott nicht da ist. Music you listen to. Musik, die du anhörst. Amen. Mm-hmm. No, but we don't follow you everywhere. Wir folgen dir nicht überall. But remember, there is somebody with you all the time. Es gibt jemanden, der that immer is bei Christ. Dir ist. Don't grieve him. Betrübe ihn. Stop nicht. Grieving the Holy Ghost. Hör auf den Heiligen Geist. Amen. Amen. If you are saved, we will know if you are doing anything against Jesus Christ, you are grieving the Holy Spirit. Wenn du etwas gegen Jesus Christus tust, dann betrübst du den Heiligen Geist. Amen. Amen. The music you listen to, if it is not promoting Christ, it's promoting Satan, and you are grieving the Holy Spirit. Wenn sie Christus nicht feiert, feiert sie den Teufel. Damit betrüben wir den Heiligen Geist. Amen. Amen. People you move with. Leute, mit denen wir Zeit and verbringen. And those you love to be with. Leute, die, mit denen wir gerne bei denen wir that's gerne you not your comfort zone. Those places you love to be. Orte, an denen du gerne bist. Prove what you watch. Prüfe, was du dir anschaust. Amen. Amen. Prove what you listen to. Prüfe, was du dir anhörst. What you love to hear. Was du liebst zu and hören. What you speak. Was du sprichst. Your words. Deine Worte. In Ephesians 4, verse 29. Let Epheser us quickly 4. Go there, please. Ephesians 4. Ephesians 4. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 30 said, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Amen. Your words grieve the Holy Spirit. Deine Worte können den Heiligen Geist betrüben. What you speak, what you hear, grieve was wir the sprechen, Holy Spirit. Was wir hören, betrübt den Heiligen Geist. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Those you communicate with. Leute, mit denen wir kommunizieren. And your communication. Und das, was du selber sagst. The people will you communicate with Leute, and your communication. Und das, was du what sprichst, you speak. Was du sprichst. Your answer you give to them. Die Antworten, die du gibst. Amen. Amen. You are to allow it to be Christ. Du musst zulassen, dass sie Christus sind. Amen. Amen. In 1 Corinthians 15, verse 33. To go there also. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Verse 33. Amen. Amen. Amen. It said, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang führt gute Sitten. Praise the Lord. Hallelujah. Be not deceived. Mm. You know, people always say, no, no, no, I know the truth. It's not, you know, you cannot listen to all evil. You cannot listen to evil. Du kannst dir Böses aber nicht anhören. Amen. Mm. Evil communication is going to corrupt your character. Schlechter Umgang wird deinen Charakter verderben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about both sides. Evil communication. Seiten. What you are hearing. Was wir hören. And what you are speaking. Was wir sprechen. Amen. Amen. In most cases, what you are speaking to yourself when you are speaking than you are speaking to others. Und wir sprechen oft mehr zu uns selbst als zu den Leuten. Your mouth is a pen. Weil dein Mund so ein that you use to write into your heart. Ist ein Stift, mit dem du in dein Herz schreibst. And you know, and that is why well, whatever you are saying is you are writing into your heart. would then write it into other people's heart. Was immer du sagst, du schreibst mit in dein Herz mehr als in das Herz der anderen. Sogar. Praise the Lord. Hallelujah. So judge, approve what you say. Richte und prüfe, was du sagst. God's children are not there, but you know the Lord is always there. Sind vielleicht nicht dabei gerade in der Runde, aber God's children are not there, but Satan is always there. Und der Teufel ist auch mal dabei. He's waiting to hear your voice. Er wartet deine Stimme zu that hören. Promote him. Die ihn feiert. That give him power over you. Die ihn Macht über dich gibt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Do you really believe and belong to Christ? Glaubst du und gehörst du wirklich zu Christus? Do you really belong to Christ? Gehörst du wirklich zu Christus? Is he really your Lord and your Savior? Ist er wirklich dein Herr und Retter? Amen. Amen. Or you just pray the prayer for fun? Oder haben wir das Gebet einfach nur aus Spaß gebetet? Amen. Amen. The prayer of salvation you pray. Das Errettungsgebet, was wir gebetet haben. Amen. Amen. You should never see it as people see the marriage oath today. Wir sollen es niemals so sehen, wie Leute das Ehegelübde sehen. Amen. Amen. Marriage oath is useless today. Aber heutzutage ist das Ehegelübde nutzlos für Leute. Amen. Amen. It's nothing. Es ist nichtig. Amen. Amen. It's meaningless. Es ist bedeutungslos. Amen. So, you know, the prayer of salvation should never be like that. Das Gebet der Rettung sollte niemals so sein für dich. The Lord as your Lord and your Savior. Der Herr als dein Herr und Retter. Should not be meaningless. Das sollte nicht bedeutungslos sein. Useless to you. Oder nutzlos für dich sein. That prayer of salvation that you pray that day. Dieses Gebet, was du gebetet hast. Let it be ringing bell in your heart. Lass zu, dass es immer wieder in deinem Herzen. Amen. Präsent ist. It is meaningful and it is useful. Denn es ist bedeutungsvoll und es ist Amen. Nutzvoll. Don't see it as the marriage oath that people are after that. You know the marriage oath that they confess today. That you know that they share when they are celebrating themselves. Es ist kein Ehegelübde, was heutzutage runtergerattert wird, um das Fleisch zu zelebrieren. Praise the Lord. Halleluja. Christ kingdom life. Das Leben von Königreich Gottes ist sehr wichtig. Amen. Amen. That is why it is very important to understand the kingdom of Jesus Christ. Deswegen ist es sehr wichtig, das Königreich von Jesus Christus zu verstehen. Amen. Amen. In the kingdom you worship the king. Im Königreich dienst du dem König. Our king is Jesus Christ. Und unser König ist Jesus Christus. Amen. Amen. He made you and me king. Er hat dich und mich zu Königen gemacht. If you understand the old natural kingdom, wenn du das alte natürliche Königreich verstehst, it might help you to understand the kingdom of Jesus Christ a little bit. Dann wird es dir auch helfen, das geistliche Königreich besser zu verstehen. Amen. If you know about it and understand it, the old natural kingdom. So I'm not talking about the new. The new natural kingdom is almost useless. There's nothing there. Und ich spreche nicht von der heutigen Zeit von Königreichen, weil die heutigen Königreiche haben nicht mehr so viel Macht und nicht mehr so viel Anerkennung wie damals. Damals haben diese Leute, waren Könige fast wie Götter und sie hatten so viel politische Macht und heutzutage ist das in vielen Ländern nicht mehr so. Amen. Amen. It can help you a little bit. It's like the centurion man. Having the natural, you know, their natural authority was able to understand Jesus Christ, the authority of Christ. Mm. Und genauso, wenn wir das königliche System dieser Welt verstehen, wird uns das auch helfen, das geistliche Königreich besser zu verstehen. Genauso wie der römische Hauptmann das Prinzip der Autorität gut nachvollziehen konnte, das geistliche Prinzip der Autorität, weil er selber als römischer Hauptmann eine gewisse Autorität innehält, mit der er halt befehlen und kommandieren kann. Praise the Lord. Hallelujah. The new natural kingdom are almost useless. Das like a marriage. Neue, it's like the marriage oath. Die neuen Königreiche, die es jetzt gibt, also die neuen Königsfamilien, die es ja heutzutage gibt, die haben halt nicht mehr, die haben eher eine repräsentative Macht als eine ausführende Macht. Ne? Und deswegen haben diese Leute halt wirklich keine Gewalt mehr über die Politik oder über Menschen, so wie vorher, wie sie es vorher hatten. Und das sehen wir auch bei der Ehe. Ne? Dass früher hatte Ehe einen krasser und größeren Stellenwert. Früher hat man sich niemals geschieden. Man ist einfach zusammengeblieben, hat es einfach dann so ertragen, weil man wirklich dieses Gelübde ernst genommen hat. Aber heute kann man heute dieses Gelübde sagen und dann morgen es wieder zurücknehmen, weil man es schriftlich, wenn man einen Vertrag aufgesetzt hat, in dem steht, dass das, was ich gesagt habe, mich nicht dazu verpflichtet, für immer mit dir zusammen zu sein. Praise the Lord. Halleluja. That of Christ is not the same. Und bei Christus ist das aber nicht so. Amen. Amen. The kingdom of Christ is forever. Das Königreich von Christus ist für immer. It's the same yesterday, today and forever. Es ist das gleiche gestern, heute und für Amen. Immer. Amen. Never pass away. Es vergeht nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. There is a difference between the kingdom and a democracy. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Demokratie und einem Königreich, einer Hierarchie. People today are not used to the kingdom life. Und Menschen sind an das königliche Leben nicht gewöhnt. Amen. Sie kennen das nicht. And that is why, yeah, you know, for them to understand Christ naturally is even almost impossible. Und deswegen fällt es ihnen schwer, Christus zu verstehen. Amen. Amen. But yeah, you know, today it's all about democracy. Aber heutzutage geht es um Demokratie. Amen. Amen. You know, in democracy, you know, you have a president. You don't worship president, but you worship king in the kingdom. In einer Demokratie gibt es einen Präsidenten, der ernannt worden ist vom Volk, und dieser Präsident ist wird als Mensch gesehen und wird nicht als Gott gesehen. Er wird nicht angebetet von den Menschen. Er hat auch nicht die Gewalt, Macht über Menschen oder über Menschenleben. Mhm. Aber in einer Hierarchie, in einem Königreich, war der König wie Gott und sein Wort hat gezählt. Und er stand über dem Gesetz sozusagen. Er war in der Lage, Gesetze auszusprechen, Gesetze zu erfinden und Menschen einfach so zu töten oder mit Menschenleben zu spielen, wie er wollte, weil er Gott dieses Landes war. Praise the Lord. Aber, ja. Amen. Mhm. You know, you don't worship governors. You don't worship senators. Amen. Du betest keine Politiker an. You know, in democracy there is nothing like Lord. In einer Demokratie gibt es keine Herren. Amen. Amen. You don't call the president Lord. Du nennst den Präsidenten nicht dein Herr. Amen. In the kingdom, the king is your Lord. Aber im Königreich ist der König dein Herrscher. Amen. It's called Lord. Er ist ein Herr. The word Lord is only used in kingdoms. Das Wort Herr oder diese Herrschaft über einen Menschen zu haben, ist nur in einem Königreich der Fall. And we have to understand, you know, when we pray the prayer of salvation, we pray that he is now our Lord and our Savior. Und wenn wir das Gebet, also wenn wir das Errettungsgebet beten, haben wir damit zugestimmt, dass der Herr Jesus Christus unser persönlicher Herr und Retter ist. The word Lord means Adonai in Hebrew. Adonai. Das Wort Herr heißt Adonai auf Hebräisch. Amen. Amen. It means owner. Das heißt Eigentümer. Amen. Amen. The owner. Der Eigentümer. Amen. Amen. And that is why, so when you say Jesus is my Lord, you are in trouble. Also wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, hast du ein Problem. That problem, you know, that prayer is something, is so heavy. Dieses Gebet ist so machtvoll, so Amen. Viel Gewicht. Don't see it as marriage oath. That is useless. Es ist kein nutzloses Ehegelübde. Because here you are dealing with the spirit. Weil hier geht es um eine geistliche Sache. Amen. Amen. It's not about flesh. Marriage today is about flesh and blood. Weil die Ehe ist heutzutage über das Fleisch. Amen. Und Blut. There's nothing of Christ that is of flesh and blood. They are also spirit. Geht es immer um den Geist, nicht um das Fleisch. Amen. Amen. Jesus said, now you worship God in spirit and in truth. Jesus sagt jetzt, du dienst Gott jetzt in Geist und in Wahrheit. Jesus is my Lord. It's not a religious word. Jesus ist mein Herr. Ist kein keine religiöse Floskel. It is Christ's word. Es ist das Wort von Christus. Amen. Amen. Das Wort Gottes. You know, how do you enter the kingdom of God? Wie kingdom of Christ? Gehen wir in das Königreich Gottes ein? He says, if any man believe in his heart, wenn jemand in seinem Herzen confess Jesus is Lord, with his own mouth. Amen. Wenn jemand in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, ist er errettet. It means Jesus is now your owner. Das heißt, Jesus ist jetzt dein Eigentümer. Amen. Amen. You don't own your body anymore. Du, dir gehört dein Körper nicht mehr. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. You don't own your body anymore. Dir gehört dein Körper nicht mehr. Yourself, your vision. Deine Vision, dein Selbst. Your dream. Deine Träume. Your future. Deine Zukunft. You don't own them anymore. Du, dir gehört das they don't alles belong nicht mehr. To you anymore. Es gehört dir nicht mehr. They are no longer for you. Es ist nicht mehr für dich. It belong to Christ. Es they are now his property. Es ist jetzt sein Eigentum. That means everything you now do, you get to get permission to do them. Das heißt, alles was du tust, tust du durch die Erlaubnis des Herrn. You get permission from the Lord. Du suchst nach der Erlaubnis des Herrn. Because you submit everything to him. Weil du dem Herrn alles übergeben hast. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you are not married, you cannot have sex with any man. Wenn du nicht verheiratet bist, kannst du keinen Geschlechtsverkehr haben mit irgendwelchen Leuten. Without asking Jesus. Ohne Jesus zu fragen. Amen. Amen. Because that's your body that you are going to use. It's not, Körper, does not belong to you any longer. Den du für diesen Akt benutzt, der gehört dir nicht mehr. This message is for all of us. Diese please. Botschaft geht für uns alle. Amen. Amen. Before sleeping with him, any man, bevor if you are not married, you ask the Lord. Menschen schläft, because that body is not your property. Musst du den Herrn darum fragen, dieser Körper gehört dir nicht. That's why it's forbidden for you to sleep with any man. Deswegen ist es ja auch verboten für dich, mit einem anderen Menschen zu and schlafen. And when you ask the Lord, you know what he's going to say. He's going to say, no, don't do it. Und wenn du den Herrn fragst, because we are not even married, wirst du wissen, dass er so oder so Nein sagen wird, weil du ja mit dieser Person nicht verheiratet bist. You cannot expose your body to any other person. Und genauso kannst du auch deinen Körper nicht, entblößen vor jedem Menschen. Your body belongs to Jesus Christ. Weil dein Körper Jesus Christus you don't, gehört. You know, you don't make sure of your body. Du repräsentierst, du stellst deinen Körper nicht zur Schau. Your body is not for sale. Dein Körper ist nicht zum Verkauf. A lot of us we want to sell our body. Aber viele von uns wollen unseren Körper verkaufen. We want to promote the flesh. We want to promote our body. It's evil. Aber das ist teuflisch. You are praising Satan. Weil wir damit den Teufel preisen. I don't know if somebody's getting it. Amen. Your body is not for sale. Unser Körper steht nicht zum Jesus Verkauf. Bought it with his own blood. Denn Jesus hat ihn mit seinem eigenen he bought it with heavy price. Teurem Blut erkauft. He left heaven to buy it. Er hat den Himmel verlassen, um ihn zu erkaufen. He gave his blood to buy it. Er gab sein Blut, um es zu erkaufen. It is his own property and no longer yours. You cannot use it for any show. Und nicht dein Besitz. Du kannst ihn nicht nutzen für deine Shows. Are you getting it? Amen. Amen. You are to beware of what you wear. So müssen wir uns auch in the clothes you wear is to promote Christ Dingen, and not to destroy Christ. Deswegen müssen wir uns auch in Acht nehmen über die Dinge, die wir tragen, die wir anziehen. Die Sachen, die wir anziehen, die sollen Christus don't dress like prostitute. Und nicht zerstören. Wir sollten uns nicht kleiden wie Prostituierte. Amen. Amen. Your body is no longer your property. Weil unser Körper ist nicht mehr unser Besitz. Amen. You get permission from the owner of your body before you do anything with or to that body. Du brauchst erstmal eine Erlaubnis, bevor du mit diesem Körper tun und lassen kannst, was du willst. Praise the Lord. Hallelujah. No, in 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for correcting us. Danke, Jesus, we are to be grateful to him. Wir sollten ihm dankbar sein. Amen. Amen. If you are hungry of him, you are to be grateful. Wenn du hungrig bist nach Jesus, dann sollst du dankbar sein. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 15 to the end. Amen. 1. Korinther 6, 15 bis zum Ende. He's saying the same thing here. Da steht das Gleiche. Amen. So know you know that your bodies are the members of Christ. Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich schon die Glieder des Christus nehmen und daraus Hurenglieder machen? Das sei ferner. Oh, hier sind wir weg. Oh, Akku hat das außerdem beendet. Wieso? Moment. Need to stop. Moment, Pause kurz. So. Halleluja. Amen. Amen. Again, 1 Corinthians 6 from verse 15. 1. Korinther 6 von 15. He said, know ye not that your own, that your body are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich schon die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei fern. Amen. Amen. You know, don't allow this to just be just reading for you. Lass nicht zu, dass das deine Geschichte ist. Amen. Amen. It's not just reading. Und was ihr gerade gesagt habt, weil wir waren gerade weg. Hallo? Hallo? Again, know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Amen. What know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two said he shall be one flesh. Amen. Amen. Have a boyfriend, girlfriend. In diesem Freund- und Freundin-Beziehungen zu leben, ist bösartig. Und mit diesen Leuten zu schlafen, ist auch bösartig. Amen. Amen. You are grieving the Holy Spirit. Damit betrüben wir den Heiligen Geist, wenn wir mit Menschen zusammen sind. If you are saved, you are to hate it. Wenn wir errettet sind, sollten wir diese Beziehungen, diese unehelichen Beziehungen hassen. Wir sollen das hassen, was er hat. It should never be enjoyment for you. Das sollte für uns kein Genuss sein. Because Jesus never enjoyed. Denn Jesus genießt das auch nicht. What Jesus never enjoyed, you don't enjoy it. Was Jesus nicht genießt, sollten wir auch nicht genießen. He is your life. Er ist dein Leben. I don't know if somebody's getting it. Mm. Amen. Amen. He is your life. Jesus Colossians ist dein Leben. 3. Kolosser 3. Amen. Amen. Verse 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen. Amen. You now have the spirit of Jesus Christ. Wir haben jetzt den Geist von Jesus Christus. Stop grieving the Holy Spirit. Hört auf, den Heiligen Geist zu betrügen. Amen. So stop punishing him. Hört auf, ihn zu bestrafen. He loves you and he lives in you. Und er lebt in dir. Don't drive him out. Verscheuche ihn nicht. Don't destroy him. Zerstöre ihn nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Mm. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinneth against his own body. What know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God. And you are not your own. Amen. Are you getting it? Mm. It's so simple to understand that people cannot even understand it any longer. Es ist so einfach zu verstehen, dass Leute es dann wiederum nicht verstehen. Amen. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Amen. And in your spirit, which are God's. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow your body to be for to glorify Jesus Lass Christ. Zu, dass dein Körper Jesus Christus verherrlicht. And not to grieve Jesus Christ. Und nicht Jesus Christus betrübt. Amen. Amen. You know the punishment of today is greater than you know the punishment. You know here you are saying the truth and rejecting it. The punishment is greater than that of even Moses. Und diese we Wahrheit zu verweigern, diese Bestrafung dafür ist sogar noch größer als there is punishment. You know there is punishment. Da es gibt eine Bestrafung. So for you to say you go for Jesus, but he bought it. If you obey, if you reject it, there is judgment. Weil Jesus hat diese Bestrafung bezahlt, aber wenn wir dieser Sache, wenn wir diese Sachen immer noch tun, ist die Konsequenz immer noch da für uns. Amen. Amen. The Bible calls your body the temple of Christ. Die Bibel nennt unseren Körper den Tempel von Christus. And not your own temple. Und nicht dein eigener Tempel. No longer the temple of Satan. Nicht mehr der Tempel des Satans. Amen. Amen. Your body is either the temple of Christ or the temple of Satan. Dein Körper you ist choose. Der Tempel von Christus oder der Tempel des Satans. Wie you choose the temple your body belongs. Wir entscheiden, welcher Tempel or your body unser Körper is. Ist. Amen. Amen. Amen. You don't dress like prostitute. Du ziehst dich nicht an wie eine Amen. Prostituierte. Amen. Speak like prostitute. Oder sprichst wie eine Prostituierte. Amen. Amen. Learn to let people know you know the Christ in you. Lass zu, dass die Leute Christus in dir erkennen. Amen. Amen. The Christ in you is who you are. Denn Christus in dir, das you bist are du. Of the Spirit. Ihr seid if vom you Geist, are saved, wenn ihr rettet seid. Except if you are not saved, you seid, better ihr seid be saved. Nicht errettet, dann komm zu Jesus. Amen. Amen. If you are saved, stop promoting evil identity. Wenn ihr errettet seid, dann hört auf, eine bösartige Identität zu fördern. Amen. Promote the identity that you belong. Fördere die die Identität, zu der du gehörst. Promote Christ. Fördere Christus. Grace does not lead us to sin. Denn die Gnade führt uns nicht zur Sünde. Stop hiding at the back of grace and continue living your evil life. Hört auf, euch in der Gnade zu verstecken und damit immer noch das Böse eures alten Lebens zu tun. Amen. The world, you know, people are looking at you. Leute schauen auf people dich. People are watching you. Leute beobachten Satan dich. Satan knows you. Der Teufel kennt Christ dich. Christ knows you. Christus kennt even dich. Even in Old Testament, Daniel, they knew him. Selbst im Alten Testament, man kannte Daniel. Amen. They knew him. Sie kannten ihn. They know that for him, for Daniel, it is all about his God. Sie wussten, dass es für Daniel nur um seinen Gott ging. What about you? Was mit dir? Is it about Christ alone in your life? Geht es dir nur um Christus in deinem Leben? In the presence of God's children, it's about Christ. But when was the another? It's now about Satan for you. Oder bist du ein Chamäleon, was sich anpasst? Wenn Kinder Gottes da sind, bist du ein Kind Gottes. Wenn du aber in einer weltlichen Umgebung bist, gehörst du zur Welt. You cannot belong to here and there. Das funktioniert aber nicht. You cannot belong to light and darkness. Wir können nicht Licht und Dunkelheit sein. Are you getting it? Wir können nicht Licht und Finsternis sein. Amen. Amen. Amen. Jesus said you cannot serve two masters. Jesus sagt, wir können nicht zwei Meister nehmen. Amen. You cannot be Christ and be at the same time be Satan. Wir können nicht Christus sein und zur gleichen Sekunde auch der Teufel sein. Amen. In Acts 4:13. You know these people, they could see Peter and John. In Apostelgeschichte konnten die Menschen Johannes und Petrus erkennen. Amen. Amen. Look at it. Let's go there. Acts 4, verse 13. Apostelgeschichte 4, 13. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13. He said, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were on land and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. You know, if you cannot move with Jesus and not live like Jesus. Du kannst nicht bei Jesus sein und keine Zeit mit Jesus verbringen. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. You cannot move with Christ. Du kannst nicht eine, and not live the life of Christ. Du kannst nicht Zeit mit Jesus verbringen, aber nicht das Leben von Jesus leben. You cannot live, you cannot move with Jesus and not believe him. Du kannst nicht mit Jesus Zeit verbringen und nicht ihm glauben. Amen. Amen. You cannot move with Christ and not love what he loves and hate what he hates. Du kannst Christus Zeit verbringen und nicht das lieben, was er liebt und das hassen, was er hasst. You can see example of people that move with him. Wir sehen die Beispiele here, bei den Leuten, die mit ihm Zeit verbracht haben. You know, unbeliever, they could see the difference. Ungläubige konnten people could see it. Menschen konnten das sehen. Can people see the life of Christ in you aber today? Können they see that this person is somebody else können today? Sehen, diese is there an example of Christ in your life today? Sieht man Christus in deinem Leben? Amen. Amen. Or you pretend to be Christ? Oder tun wir so Christus? And once God's children are not there, you are now Satan. Wenn nicht da sind, bist du wieder der Teufel. Prove it. Prüfe. Amen. Dein Leben. How you dress? Wie wir uns kleiden. If Jesus, we love it. Ob das Jesus gefällt. Amen. Amen. Prove how you dress. What you dress with. If Jesus, we love it. Ob das Jesus gefällt. Praise the Lord. Yeah. You know, some of us, when we dress, we are half naked or one quarter naked, one fourth. My body is not for sale. It belongs to Jesus. Mein Körper gehört Jesus Christus. It never, you know, your body is going to belong to Satan or for Christ. One of the two. Entweder dem Teufel oder Christus gehören. Showing it to people, you are showing it to Satan. Und ihn zu exposen, ihn zu zeigen, damit entblößt ihn den Teufel. He said, your body belongs to him. Dein Körper gehört Jesus Christus. Allow Christ alone to see your nakedness and not Satan. Dass Christus deine Nacktheit sieht, deinen Körper sieht, aber nicht der Teufel. Amen. Amen. If Christ is truly your Lord, wenn Christus wirklich dein Herr ist, you cannot smoke anything you want to smoke. Wirst du auch nicht alles rauchen, You are going to love what he loves and hate what he hates. Du wirst das lieben, was er liebt und das hasst. You will not destroy that body. Du wirst deinen Körper nicht durch diese Dinge zerstören wollen. You know, you will just hate destroying that body. That is his temple. Du wirst deinen Körper zu zerstören, der teuer erkauft wurde. Amen. You will hate him. You become if once he once you belong to him, you are going to hate what he hates and love what he loves. Wenn du zu ihm gehörst, wirst du das hassen, was er hasst und das lieben, was er liebt. That body is no longer your property. Dieser Körper ist nicht mehr in deinem Besitz. You don't pick and choose what you smoke. Du rauchst nicht die Dinge, die du rauchst. Amen. You know, some of us might even still be smoking. Einige von uns rauchen vielleicht noch. Amen. Before God, children, we pretend to be Christ. Aber vor Kindern Gottes tun wir so, als ob what about when they are not there? Aber was, wenn sie nicht dabei sind? Are you living the satanic life you used to live? Lebst du das teuflische Leben weiter? Repent, please. Bitte the Lord is still knocking. Der Herr he wants you to repent. Möchte, dass du Buße tust. Amen. Amen. Prove what you do in secret. Was du im Verborgenen tust. What do you do in secret that was we don't know about? That God God's children does not know about. Amen. Amen. You cannot hide anything from Christ and Satan. Amen. Hate pretense. Hasse ist, ein Faker zu sein. Amen. Satan love it. But Christ hate it. Der Teufel liebt deine Show, aber der Herr hasst es. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In all this that we are saying, wie wir sagen, amen. You know, we have been talking about the fruit. Wir haben über die Frucht gesprochen. What you eat, what you smoke, what you drink, how you dress. Was wir rauchen, was what wir you listen anziehen, to. That is their fruit. Anhören, was wir uns anschauen. Amen. Alles, Früchte. The pre-problem is you don't even know who you are. Die Wurzel von all diesen Dingen ist, dass wir nicht that wissen, is the root. Wer wir sind. Das ist die Wurzel davon. Amen. Amen. You don't believe Christ. If you really believe Christ, the fruit will, your fruit will change. Du glaubst will Christus change eben nicht. Weil wenn du ihm wirklich glauben würdest, würde es deine Frucht verändern. Amen. Amen. We don't know who we are. Wir wissen nicht, wer wir sind. If we know who we are, wenn wir doch wissen, wer wir sind, will we hate dann werden wir diese Dinge hassen. And those fruit will never be seen in our life. Und diese Frucht wird nicht mehr in unserem Leben gezeigt. It's not about don't lie, don't steal, don't naked, don't. It's not about. It's about believe Jesus. Es geht nicht darum, dass du dies und jenes nicht tust, sondern es geht darum, dass du ihm endlich glaubst. Amen. Amen. If you believe Jesus, those things you are going to hate them. Aber wenn du ihm endlich glauben würdest, dann wirst du diese Dinge hassen, die er hasst, automatisch. Amen. Das muss dir keiner mehr sagen. Those fruits, they are proof that you don't believe Jesus. Aber diese Frucht, die sich in deinem Leben zeigt, zeigt, dass du ihm nicht wirklich glaubst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is not about the flesh. Es geht nicht um das Fleisch, sondern den Geist. Amen. Amen. You know, Satan rejoices when we start seeing the flesh. Dem Teufel gefällt es, wenn wir anfangen, das Fleisch zu sehen, wenn wir Dinge im Fleisch sehen. And not in the spirit. Und nicht im Geist. Just like Jesus said in John 16. Genauso wie Jesus es sagt in Johannes 16. He said the real sin is that you don't believe in. Die wahrhaftige Sünde ist, dass wir nicht an ihn glauben. Amen. All your dressing, all the things you do, the smoking, the do, you know, all those, they are fruit, but they are proof that you don't believe in Jesus. Na, all diese Dinge, die du tust, die prüfen, die zeigen, dass du nicht an ihn glaubst. Amen. The job you do. What job? What to prove your job? Is it promoting Christ? Oder auch die Arbeit, die du machst. Fördert sie Christus? Was ist Amen. Das für eine Arbeit, die du machst? Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Again, he is really. If he is really your Lord, wenn er wirklich dein Herr ist und dein Retter, you will believe him. Wirst du ihm glauben. And the fruit, his fruit will be seen in und your die life. Frucht wird glasklar in deinem Leben sein. So fruit. Denn der Herr hat seine eigene Frucht. You know Galatians 5:22-23. In Galater 5, 22. The fruit of the Spirit. Sehen wir die Frucht des Geistes. And there is telling us there that Christ has his own kind of fruit. Da wird uns gezeigt, dass Christus seine eigene Frucht Amen. Hat. Amen. Reject the fruit of auf Satan. Satan verweigere die Frucht des Teufels, denn der Teufel hat seine eigene Frucht. Again, is he really your Lord? Nochmal, ist der Herr dein Herr? And your Savior? Und dein Retter? Or you just worshiping with your mouth? Oder dienst du ihm nur mit deinem Mund? Und dein Herz ist weit weg von ihm. You cannot eat your cake and have it. Du kannst nicht deinen Kuchen essen und ihn immer noch vor dir haben. Praise the Lord. Amen. Amen. In Matthew 15. Matthäus 15. Let us quickly go there. Matthew 15. Matthäus 15. From verse 7. Matthäus 7 to 9. Matthew 15. 7 bis 9. Praise the Lord. Amen. Matthew 15. Verse 7 to 9. It says, you hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, the people draw nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Mm. Prove yourself. Are you hypocrites? Prüf dich selbst. Bist du ein Heuchler? Amen. You know, some of us still live that life today. A evil life. Einige von uns leben dieses Leben immer auch, dieses bösartige Leben. Amen. Mm. Let it be Jesus. Both inside and outside. Lass zu, dass es Jesus ist, innen und außen. Amen. Even when people are not there, let it even be more Jesus. Selbst wenn Leute nicht da sind, lass es, dass noch mehr Jesus ist. Praise the Lord. Are you really one of the true God children? Gehört ihr wirklich zu den Kindern Gottes? Or you are pretending to be one? Oder tun wir so, als ob wir eins sind? Are you pretending to be one? Prove all things, so sind. Including yourself. Prüfe dein eigenes Verhalten. Prove you're going out and you're coming dein Ein- und Ausgehen. Stop deceiving yourself. Hör auf, dir selber was vorzumachen. Like the book of James said, James 1. Please steht. Quickly go there. Jakobus 1. Amen. Amen. Prove all things. Prüft alles. Stop deceiving yourself. Hör auf, dir was vorzumachen. Amen. Amen. You are deceiving yourself. Du machst dir was vor. If it is not Christ inside and Christ outside. Wenn es nicht Christus innen drin ist und Christen umherum. James 1, verse 22 to 25. Jakobus 1, 22. It says, but be ye doers of the word, and not hearer only, deceiving your own selves. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. What are you doing in secret? Was tun wir im Verborgenen? Amen. Amen. That you know that the light cannot see. Was das Licht nicht sehen kann. That you are hiding from the light. Was du vor dem Licht verborgen. That you will not want God's children to know about. Was Kinder Gottes nicht wissen dürfen. That you can keep away from God's children. Was du vor Kindern Gottes verheimlichen. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. In verse 23 says, for if any man be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Mm. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetting what manner of man he was. Verse 25. But whoso looketh unto the perfect law of liberty, you know, the laws of freedom, das Gesetz der Freiheit, and continue therein. Amen. It's not visiting. You don't visit Christ. You besuchen live in nicht Christus. Wir leben in Christus. Amen. Amen. Amen. It's not visiting Christ. Es ist nicht Christus besuchen. Some of us is visiting. Eine von uns besucht. On Sunday we are there. Sonntag sind wir da. In Bible studies we are there. In der Bibelstunde sind but wir else, da. But you know, in the secret we are not there. Aber im Verborgenen sind wir nicht da. Amen. Amen. When God's children are not there with you, you are not there. Wenn Kinder Gottes nicht da sind mit dir, bist you du nicht da. You continue both in secret and outside. Aber im Verborgenen und in der Öffentlichkeit bist du bei Christus. Amen. Amen. And continued herein. Und machst weiter darin. He being not a forgetful hearer, mm-hmm, but a doer of the work. Mm-hmm. This man shall be blessed in his deed. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Stop hiding under grace. Hört auf, euch in dieser Gnade zu verstecken. Amen. Amen. And living the evil life. Und das bösartige Leben zu leben. Was wir gelebt haben. Amen. Amen. Grace is so dangerous. Gnade ist people so gefährlich. Don't understand the power of grace. Leute verstehen die Kraft der Gnade Amen. Nicht. Grace is more dangerous than evil law. Gnade ist sogar gefährlicher als das Gesetz. Amen. Amen. We think that law is for condemnation, condemn people that. You know, grace even condemn more than law. Wir denken, dass das Gesetz immer nur Verurteilung spricht, Amen. Aber das, die Gnade verurteilt sogar mehr als Let's go to Hebrew 10. Hebräer 10. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Stop hiding under grace and living the evil life that you have been living. Repent. Hört auf, euch the Lord wants you to repent. Zu verstecken, um euer bösartiges From Leben verse 26 to 31 of Hebrew 10. 26. This place is very, very important. Die Stelle ist sehr wichtig. Amen. He said 26 to 31. Bis 31. He said, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Are you getting something? Amen. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, we shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy. Under two or three witnesses. Moses' law, he said, you know, violating it, there was punishment, great punishment. Das Gesetz von Mose damals zu brechen, dafür gab es eine große Bestrafung. He said, how much more the laws of Christ? Aber wie viel größer ist die Bestrafung? It means the laws of Christ. There is more punishment in the laws of Christ than the laws of Moses. Wenn wir das Gesetz von Christus brechen. How much more? So a punishment, suppose ye shall be he, thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the spirit of grace. For we know he that has said, vengeance belong unto me. I will recompense. Praise the Lord. Hallelujah. Don't fight against Jesus. Kämpfe nicht gegen Jesus. Amen. Amen. Disobey him. Loving what he hates. Das Lieben, was and er still hat. Living that old life you are fighting immer noch zu führen, damit He said vengeance belongs to him. Die Rache gehört ihm damit. Are you getting it? Mm. I will recompense, said the Lord. And again, the Lord shall judge his people. The Lord shall judge his people. Those people that call his people. It's the judgment. He is the one to judge you. Der Herr wird sein Volk richten. Er wird dich richten. There is still judgment for God's children. Es gibt immer noch ein Gericht für Grace die does not mean there is no judgment. Gnade bedeutet nicht, dass es kein I don't know if somebody is getting it. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 31. 31. It is a fearful thing to fall into the hand of the Lord, of the living God. Amen. Amen. To fight Jesus is a fearful thing. Jesus zu bekämpfen ist gefährlich. And that's why to be born again, somebody, you know, that prayer is so risky. Ist sehr riskant. Because you submit everything du to Christ. Du hast alles Christus damit übergeben. Amen. Amen. And you are to allow him to direct you. Du musst zulassen, dass er dich leitet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The punishment under grace is even greater than that of laws of Moses. Die Strafe unter der Gnade to correction ist sogar größer als die Strafe bei im Gesetz von Mose. Deswegen müssen wir diese Belehrung wirklich annehmen und Buße tun. Before the Lord judge you. Bevor der Herr über uns richtet. Amen. Amen. In Galatians 5:13. Galater 5:13. He said, Christ did not free us to continue to live the old life. Es steht, dass Christus uns nicht frei gemacht hat, damit wir das alte Leben weiterführen. His freedom is not freedom to sin. Seine Freiheit ist nicht die Freiheit, zu sündigen. Stop hiding under grace and living evil life. Hört auf, euch in der Gnade zu verstecken und das bösartige Leben weiterzuführen. You know, evil people, they love grace. They think grace is just freedom Leute to sin. Lieben die Gnade, weil sie denken, mit dieser Gnade können sie ohne Probleme dann einfach sündigen. Amen. In der Sünde baden. Amen. Look at, you know, in Galatians 5:13. Galater 5:13. It says, for brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Amen. Amen. Freedom is not the freedom to live for Satan. Die Freiheit ist nicht da, um für den Teufel zu leben. He frees you so that he can live in you and live through you. Er hat dich frei gemacht, that is the freedom. Damit er in dir leben kann und durch dich hindurch leben kann. Amen. Amen. Before you became saved, he could not even live in you. Bevor du errettet wurdest, konnte er gar nicht in dir leben. But now he can live in you. Aber jetzt kann er in dir leben. And you allow him to live through you. Und du lässt zu, dass er durch dich hindurch lebt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Liberty is freedom. Diese Freiheit, diese, es geht um Freiheit. It is also called grace. Und es ist auch Gnade. In Titus 2, verse 11 to the end. Auch in Titus 2. Let's go there, please. Amen. Titus 2. All these places, you know, people just read it and just ignore it. Leute lesen das, ignorieren das. Amen. We are so used to it that we cannot even get the real meaning any longer. Wir sind so gewöhnt daran, dass wir die wahre Bedeutung vergessen und nicht mehr kennen. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. Titus 2, Vers 11. 11 to the end. 11 bis zum Ende. He said, teaching us that denying ungodliness, grace does not lead to sin. Grace teach us. He's a teacher. Gnade führt nicht zur Sünde. Grace as a teacher, amen. Teach you to live the life of Christ. Es bringt dir bei, das Leben von Jesus zu führen. Amen. How you meditate on what he paid for. How he indem loved wir you. Über das nachsinn, was er für uns getan hat. Amen. Amen. You know, you fall in love with him. Wir verlieben by uns in meditating Jesus, on indem wir darüber nachdenken, how he loved you. Wie er uns geliebt hat. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world. Right now. Yes. Amen. Amen. And not. You know, heaven is not after you die. It's you start from here. Der Himmel ist nicht erst, wenn wir sterben, sondern hier fängt es an. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And looking, verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearance of great God and our Savior Jesus Christ. Verse 14. Who gave himself for us. That he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Praise the Lord. Hallelujah. And no longer living the evil life that you have been used to for years upon years. Und dass wir nicht mehr dieses alte Leben führen wollen, dieses alte teuflische Leben, woran wir gewohnt sind. Grace is to teach you. Die Gnade bringt uns bei. To live, to get out of those evil lives. The grace is not, you know, it's not for you to hide at the to hide under it and be and live the evil life that you have been living. Genau, diese Gnade ist keine Ausrede für die Sünde, für die Boshaftigkeit. Then in verse 15 said, "These things speak. Speak these things, and exalt, and rebuke, with all authority. Let no man despise thee." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Rebuke. Exhort. He said, don't allow anybody to tell you to stop correcting people. Du sollst lehren und ermahnen und das mit Nachdruck. Du sollst dich nicht bremsen lassen davon. Are you getting it? Mm-hmm. Christ's grace also means his love for us. Die Gnade von Christus bedeutet auch seine Liebe für uns. What kind of love? Does not lead to evil. Sie führt nicht zum Bösen. Are you getting it? Amen. Christ's grace also means the love of Christ. Die Gnade von Christus ist auch die Liebe von Christus. There is no love. There is no evil in love. In his love. Es gibt nichts Böses in seiner Liebe. Christ's love is a perfect love. Die Liebe von Christus ist eine vollkommene Liebe. Praise the Lord. Halleluja. In 1 John 4, 18. In 1. Johannes 4, 18. He said, the perfect love casts out fear. Die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. If you love people with God kind of love, wenn du Leute liebst mit der Liebe Gottes, you win You will not be afraid to correct them. Wirst du dich, let us go there. 1 John 4. Praise the Lord. Hallelujah. You will not be afraid to correct them. Du wirst keine Angst haben, sie zu belehren. Praise the Lord. Hallelujah. I love you so much. I don't even know where I did not. I don't love in the Bible. Amen. Amen. 1 John 4, verse 18. 1 Johannes 4:18. He said, there is no fear in love. If you are loving the love of Christ, you are not afraid to correct anybody. Wenn du in der Liebe von Christus no badest, dann hast du keine Angst. Keine Angst zu belehren. Because that correction is not coming from Weil you. Diese Belehrung kommt noch nicht mal von that dir. Correction is not man's opinion. Sie ist nicht die Meinung der Menschen. It is the Holy Ghost correction. Es ist die Ermahnung des Heiligen Geistes. Are you getting Amen. It? You know, God's children, we don't have any opinion. You know, it's not, you know, somebody may say, I don't listen to people's opinion. It's not about, you know, once it comes to God's children, it's this, the Holy Ghost that is correcting you and not man's opinion. Als Kinder Gottes haben wir keine eigene Meinung mehr, genauso wie wir keinen eigenen Körper mehr haben. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, ist Jesus Christus. Genau deswegen sind die Worte, die wir sprechen, vom Heiligen Geist, nicht unsere eigene Meinung. In the natural world, yes, we don't listen to people's opinion. Und deswegen können wir auch nicht, natürlich in der natürlichen Welt, it's not about what people are saying. Hören wir nicht auf das, was Leute sagen. But once it comes to God's children, aber bei Kindern Gottes, amen. You know, you have to be very, very careful. Da müssen wir aufpassen. Because what is coming from them is not flesh and blood. Denn was von ihnen kommt, ist nicht Fleisch Their und Blut. Their correction is not flesh and blood. Ihre Belehrung ist nicht Fleisch it und Blut. It is spirit. Es ist Geist. Amen. Amen. It is sharper than two-edged sword. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. And you value it, you respect it, you love it, du you are pleased with it. You say thank you to them for the correction. I'm not fighting people. Und bekämpfst Leute nicht. There is no fear in love. Es gibt keine Furcht Amen. In der Liebe. Praise the Lord. Halleluja. But perfect love casts out fear. Aber die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Because fear hath tumor. He that feareth is not made perfect in love. Ja. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. A perfect love casts out fear. If you love people with God kind of love, die Liebe von, if you love them with God kind of love, wenn du sie mit Gottes Liebe liebst, you will not be afraid to correct them. Wirst du keine Angst haben, sie zu belehren. Amen. Amen. You don't even care what they are going to say, how Wirst they are going egal, to react. Sie reagieren. Are you getting it? They might not like it. Vielleicht gefällt they might even fight you. Vielleicht bekämpfen sie but because you love them with the love of Jesus. Aber du sie liebst mit der Liebe von Jesus. That perfect love casts out fear. Of whatever is coming from diese anywhere. Vollkommene Liebe, of, die Angst. Of the opinion of people. Whatever people are going to say. Von der Meinung against der Leute. You. Was Leute dir sagen werden. Amen. There is no fear in Christ's love. Es gibt keine Angst in der Liebe von Christus. Look at verse 12 of 1 John 4, the same chapter, verse 12. 1 Johannes 4, Vers 12. It says, no man has seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfect in us. Amen. If we love one another, we got kind of love. Wenn wir einander lieben mit Gottes Liebe. Amen. Amen. You know, here is talking about God kind of love. Hier geht es um Gottes Liebe. And not the love of this world. Und ich liebe dieser Welt. Amen. Amen. If we love one another with God kind of love. Wenn wir einander lieben mit Gottes Liebe. We are to be always there for people to correct them. Müssen wir immer für Leute da sein, um sie zu belehren. Amen. Amen. We are not to be afraid of what they are going to say. Sie sollten keine Angst haben vor dem, was sie sagen. Amen. Amen. You know, some even say, okay, do we? You know, you don't phone them before. Why should you even correct them? You found it through the message. The message that is being preached here. I am not the only one preaching it. All God's children, they are preaching it with me. Und man könnte auch sagen, dass du hast kein Recht, Leute zu belehren, die du nicht kennst, aber wir kennen einander durch die Botschaft, die wir alle hören. Through Christ, we know one another. Kennen wir einander. We are there for one another. Wir sind einander da. You know, are you getting it? We pray for one another. Beten wir füreinander. Amen. Amen. We are always there for one another. Wir sind immer da füreinander. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If we love one another with God kind of love, wir einander lieben mit Gottes Liebe, and not with the love of this world, und nicht mit der Liebe dieser Welt, which is evil love, die eine bösartige Liebe Amen. Ist. Amen. Verse 18 of 1 John 4. Also mean, if you know how Christ loves you, you will not be afraid of the past, the present, and the future. Wenn du weißt, wie sehr Christus dich liebt, dann wirst du auch keine Angst haben vor der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. This very place, that's verse 18, is telling us that if you know how Christ loves you, you will not be afraid of anything. Das heißt, wir wissen, wie sehr Christus uns liebt. Cast out all fear. Wird diese Liebe, diese Angst verscheuchen. Amen. Even in the midst of mischief, if you know how Jesus loves you. You know, this love will push you further to him and not take you away from him. Selbst inmitten dieser Fehler, die wir begehen, wird seine Liebe uns zu ihm wieder treiben und führen und sie nicht von uns... God's children correcting you is not for destruction. Wenn Kinder Gottes uns belehren, ist das nicht da, um uns zu zerstören, sondern um uns zu retten. It's different from the correction of this world. Es ist anders als die Belehrung dieser Welt. The correction of this world is bringing you down. Die Belehrung dieser Welt zieht einen runter. Amen. Amen. It's destruction. Die Zerstörung. But that of Christ is for salvation. It's to free you from the bondage of Satan. Ist um dich zu befreien von der Gefangenschaft des Satans. Amen. Amen. Yeah. The fear of the past, the fear of the present, the fear of future. Amen. Die Angst A perfect love casts all out. Die vollkommene Liebe verscheucht all diese Dinge. Amen. Amen. It's all kind of love. Seine is the Liebe love. Ist die Liebe. He loved us. Mit der er uns geliebt hat. And he gave us is that same love to love one another. Und die gleiche Liebe gab er uns, um einander zu lieben. To love our husband, to love our wife. Um unsere Ehepartner zu lieben. And not the love of this world. Und ich liebe diese Welt. Please know that the love of Christ is not the same as the love of this world. Wisst ihr, dass die Liebe von Christus nicht die Liebe dieser Welt ist? Amen. Amen. If God's children love you, wenn Kinder it's a perfect love. Es ist vollkommene Liebe. Amen. Amen. It's not the love to destroy you. Es ist nicht die Liebe, die dich zerstört. The love of this world is destruction. Liebe dieser Welt ist Zerstörung. Amen. Amen. It's, you know, and it's not based on you are, you know, our loving one another is not also based on people love us. Und einander zu lieben basiert auch nicht darauf, dass wir uns lieben. I don't love you because you love me. Ich liebe dich nicht, weil du mich liebst. Amen. Amen. For God so loved the world, it's not because the world loved him. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, nicht weil die Welt ihn Amen. So sehr liebt. So I don't love you because you love me. Deswegen liebe ich dich nicht, weil du mich liebst. Amen. Amen. I don't love you because you are so good to me. Ich liebe dich nicht, weil du so gut zu mir bist. Amen. Amen. The love I have for you is unconditional. Die Liebe, die ich für dich habe, ist bedingungslos. It's God's love. Es ist Gottes Liebe. Amen. Amen. It is who I am. Es ist das, was ich bin. God is love. Gott ist Liebe. Amen. Amen. And that God that is love, that is Christ, is in me. Und Gott ist Liebe und Jesus Christus ist His Gott. Nature und is Jesus love. Christus ist in mir. Seine and Natur that is nature is in me. Ist Liebe und diese Natur ist in mir. His nature is who I am. Die Natur ist das, was ich bin. And that is not that's why I want that I love you is not based on you are good to me. Dass ich dich liebe, hängt nicht davon ab, dass du gut zu mir bist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The love you love your husband should never be the love of this world. Die Liebe, die du für einen Ehemann hast, sollte niemals Liebe dieser Welt sein. The love you love your wife, your children, your mother, your brothers and sisters should not be the love of this world. Die Liebe für deine Geschwister sollte niemals Liebe dieser Welt sein. Praise the Lord. Halleluja. You know, if your husband remember your birthday or not, or tell you happy birthday or not, that it doesn't matter. The love you love him should be love of Christ. Ob dein or the other side, the wife to husband. Ehepartner sich an deinen Geburtstag erinnert oder dir gratuliert, ist belanglos. Die Liebe, die du für diesen Menschen hast, ist bedingungslos. Amen. Amen. Christ's love is not based on whoever we are dealing with. Die Liebe It's von Christus hängt nicht von unserem Gegenüber It ab, is our sondern sie hängt von uns ab, ob wir unserer Natur, die Christus ist, leben oder nicht. Remember the Christ in you. Erinnere dich an Christus in That dir. That is who you are. Das ist das, was wir sind. If he or she tell you happy birthday or Wenn not, diese Person gratuliert oder nicht. Christ love you. Christus liebt dich. It's not based on what people It's not based on good or bad of what people do. Und es basiert nicht auf dem Guten oder Bösen der Tat der Menschen. You. It's based on you. Es basiert who you are. Auf dir. The nature Your nature hängt is von love. Dir ab, ob du nach deiner Natur God kind lebst of love. Oder nicht. And not fake love. Nach der Liebe von Christus. The love of this world is fake love. Und nicht der falschen Liebe dieser Welt. Amen. Weil Liebe it's based dieser Welt on people. Basiert auf Menschen. It's based on people reaction. Sie hängt von der Reaktion der Menschen ab. And that's why it is temporary. Deswegen ist sie zeitlich. It's a matter of time before they offend you. You don't love them any longer. Bis sie dir gegen den Kopf stoßen und dann liebst du sie nicht mehr. Amen. Mm. Praise the Lord. Halleluja. The love of this world is temporary. Die Liebe dieser Welt ist zeitlich. Only Christ's love is permanent. Aber die Liebe von Jesus Christus ist ewiglich. Amen. Amen. Everything of Christ, they are permanent. Alles von it's Christus kind ist of ewig. Joy, it's kind of peace. Seine Freude ist ewig. Sein Frieden ist ewig. Everything of Christ, they are permanent. Alles von Christus ist ewig. Why? Because the Bible said in Hebrews 13, verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Weil die Bibel sagt in Hebräer 13, Vers 8, He is unchangeable. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Er ist unveränderlich. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Correcting one another is not for condemnation. Einander zu verbessern ist nicht um einander zu verurteilen. Amen. Zu Tode zu verurteilen. And judging ourselves is not for condemnation. Und einander zu richten ist auch nicht dazu da, um it zu is Tode not zu for, verurteilen. Well, if I say condemnation, it's not for destruction. It's not to destroy us. Wenn ich Verurteilung meine, dann meine ich nicht die Verurteilung von Christus, it is for sondern our salvation. Die Verurteilung der Zerstörung. Proof all with the truth. Prüfe alles mit der Wahrheit. And not with the lies. Und nicht mit der Lüge. And not you know, with the spirit and not with the flesh. Prüfe alles mit dem Geist und nicht mit dem Fleisch. Amen. Proof all with God kind of good, what God, what Christ called good and prüfe not what this world called good. Mit dem, was Christus gut nennt, nicht mit dem, was die Amen. Welt gut nennt. Proof all with what prüfe Christ called good. Mit dem, was Christus gut and nennt. Not what this world called good. Und nicht, was diese Welt gut nennt. Amen. Remember what this world called good. Adopted children. Been there, you know, giving them money. Erinnert euch an die guten Dinge dieser Welt, die Moral dieser Welt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians 11, verse 1, Paul said, I am your example. Paulus sagt, ich bin euer Vorbild. Amen. He said, I am your example. Er sagt, ich bin euer Vorbild. Paul is our example. Paul he was Vorbild, once a killer. Weil er war vorher ein Mörder. But he repented. Aber er hat Buße getan. And he now said, I am your example. Er hat dann gesagt, ich bin jetzt euer Vorbild. Are you getting it? The Lord loves repentance. Der Herr so much. Liebt Buße. Amen. Amen. Christ loves repentance. Christus liebt Buße. And he wants us to repent. Und er möchte, dass wir Buße tun. His favorite word is re, R-E, to repent, to rejoice, to return, sein to renounce, to rebuke. Ist Rückkehr, zurückzugehen, zurück zu ihm zu gehen. Amen. Amen. We are to be ready to correct one another. Wir sollten bereit sein, ihm einander zu belehren. Help others to grow. Einander zu helfen, zu wachsen. If you love them, wenn wir sie wirklich lieben. Help them to grow. Wenn wir einander wirklich lieben, einander zu helfen, zu wachsen. You know, we know that Jesus rebuked Peter in Matthew 16. Wir wissen, dass Jesus Petrus belehrt hat, verweigert and hat. I thank God for Peter, he was not offended. Und ich bin dankbar, dass Petrus some of us will be offended nicht today. Sauer war. Einige von uns wären sauer. Jenny, praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Matthew 16. Matthäus 16. Amen. Amen. Jesus rebuked Peter. Jesus hat Petrus verweigert. Amen. Amen. I thank God for Peter so ich danke much. Gott für Petrus so Amen. Sehr. Amen. No wonder he was able to follow Christ. Kein Wunder, dass er in der Lage end. War, Christus bis zum Ende zu folgen. Amen. Mm. If you do not love correction, you cannot follow Christ. Wenn du Belehrung nicht magst, it's a matter of time you are going to get up. Nicht bis zum Ende folgen können. Amen. Galatians 2. Let's quickly go to Galatians 2. Galater 2. Amen. Amen. Peter was rebuked by Paul. Da wurde Petrus von Paulus sogar ermahnt. Openly. Und das öffentlich. Amen. Amen. You know, somebody can just write to you. That's it's not openly. It's writing to you directly. But here, somebody was correcting, rebuking somebody openly. And this person was not offended. Today we will be offended. Und wir können einander ermahnen, sogar das privat, persönlich. Aber hier in dieser Geschichte, in dieser Situation, war es eine öffentliche Sache. was sogar fleischig gesehen noch mehr kratzt. Amen. You know, Peter was not offended. Aber Peter war nicht verärgert deswegen. A lesson for eine us. Große Lehre für uns. From 11 to 14. Galater 1. Galatians 2. Galater 2, 11 bis 14. He said, but when Peter was come, when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walked not upright according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, if thou being a Jew, live after that manner of Gentile, and not as do the Jews, why compel thou the Gentiles to live as the Jews? Praise the Lord. Hallelujah. Here Peter was rebuked by Paul. Petrus wurde hier ermahnt. And he was not offended. Und war nicht wütend deswegen. Amen. Amen. The time has gone. We quickly go through a few things and we close. Amen. Amen. You know, one thing with Peter is that he loved repentance. Petrus liebte Buße. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To be able to follow Christ, you have to love repentance. In der Lage zu sein, Christus zu folgen, dann musst du Buße lieben. You have to love correction. Dann musst du Ermahnung lieben. If not, it's a matter of time you are going to go. Sonst ist eine Frage der Zeit und du wirst abfallen. Peter made mistakes like some of us today. Petrus hat Fehler gegangen, All the time he was rebuked. Und er wurde ständig belehrt auf irgendeine Weise. Amen. But he was never offended. Aber er war. But what about you? Er hat keinen Anstoß genommen. Was mit dir? You fight those that correct you. Bekämpfen wir die Leute, die uns belehren. In Christ Jesus. In Christus Jesus. Amen. They correct you in Christ Jesus. Sie belehren uns in Christus Jesus. Jesus. You know, Peter did not fight Paul. Aber Petrus hat Paulus nicht angegriffen. We correct people, especially our brothers and sisters in Christ. Wir belehren Leute, besonders unsere Geschwister in Christus. Amen. Amen. We you learn to be there for one another. Ihr lernt füreinander da zu sein. Please let us quickly go to 1 Corinthians 5. I'll take your little time today. Amen. Amen. 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 5. It's here, it's very, very important. It's telling us a lot of things. Amen. Die Stelle ist sehr wichtig für uns. From verse 1 to the end. Es wird auf 5, 1 bis zum Ende. Amen. Amen. Yeah, he said, and it is reproached commonly that there is fornication among you, and such fornication as it not so much as name among the Gentiles. You know, some of the things God's children do, even unbelievers, we hate to do it. Einige That's Dinge, what he's telling us here. Die Gläubige tun. Selbst Ungläubige würden noch nicht mal was machen. You know, you believers, you call yourself a child of God. Wir nennen uns Kinder Gottes. You know, you address the unbeliever, we will hate it. Und die Art und Weise, wie wir uns kleiden, selbst Ungläubige würden sagen, das ist aber krass. Amen. They mouth your ways, things you do, things you love. Oder die Sachen, die wir How sagen. How you can love those things, Dinge, die why wir they that don't even know Christ hate them. Sie sind sogar verwundert, dass sie kennen Christus nicht, aber selbst sie haben ein unwohles Gefühl dabei, bei den Dingen, die du sagst, so diese Dinge, die du anhast. That's what Paul is saying here. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Vers 1. Amen. Amen. He said, in Vers 2, he said, you are not even... You are proud of it. Instead of to mourn, to be sad about what you have done. Über das, was ihr getan habt, und das Are you getting tun davon. Amen. Different things that we do. Verschiedene Dinge, die wir in tun. In secret, we do it in different way, and when it is exposed, we are offended. Und wenn das dann halt ans Licht kommt, sind wir betrübt deswegen. Amen. If somebody is there to correct us, we are offended. We fight him or her. Wenn Leute uns belehren, fühlen wir uns angegriffen. Amen. And we are puffed up, and having not rather more, that he that had done this deed may be taken away from among you. Amen. Mm-hmm. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already as though I were present, concerning him that have done this deed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, and my spirit with the power of the Lord Jesus Christ to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit might be saved in the day of the Lord Jesus. It means you correct one another. It says we belay another. Amen. Amen. Your glorying is not good. Know ye not that a little living, living the whole lumps, a little shit. You know, we call it a little mistake. Is that a kleiner Fehler? You know, just a little thing. They make it so big. Sie machen so groß. You know, a little shit, put it in your biscuit, if you will eat it. If you can eat it. A little thing. Würdest du das essen? Nein. Amen. Amen. We always cost things little. Wir nennen Dinge immer klein. Yeah, he's saying it's just a little, but it can destroy everything. Hier steht, dass es wenig Sauerteig ist, aber es kann den ganzen Tag Teig auseinandernehmen. No, no, once it comes to Christ, there's no little sin. Wenn es um sin geht, is sin, evil is evil. Kleine Sünde, böse ist bösartig. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "Put out therefore the old leaven, that you may be new lumps, as you have unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast, not with old living, neither with the living of malice and wickedness, but with the unliving bread of sincerity and truth." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 12 is very interesting. Amen. I want us to go there. Amen. And let's read from verse 9 so that we can get it better. Nine. It says, "I wrote unto you in the epistle not to companion with fornicators, verse 10, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous or extortioners, or with idolaters, for them must need be that you get out of the world. But now I have written unto you not to keep company with any man that is called a brother, be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. With such a one, do not eat. For what, verse 12, look at verse 12, is very important. 12. For what have I to do to judge them also that are without? Do not you judge them that are within. I don't know if you'll get what is here. Amen. Amen. He said, you know, the unbeliever, we cannot even judge them because they are already shit. But you believer, we are to judge you. You judge one another. People will say, don't judge, you are judging. Yeah, God, here is telling us to judge one another. Hier steht ganz klar, wir sollen einander errichten, weil die Leute, die außerhalb sind, die sind ja schon verloren. Die haben ein ganz anderes Problem. Deren Problem ist, dass sie Jesus nicht haben. Und wir sollen einander richten in Christus, in Christ, die drin sind. To help one another. To bring one another back to the truth. Are you getting it? Praise the Lord. Christ's judgment is not for destruction, it's for salvation. Das Gericht von Christus ist nicht da zur Zerstörung, sondern da um zu retten. Amen. It's different from what religion called judgment. Es ist anders als das, was sie Religion Richten nennen. Amen. Amen. That of religion is pride. Das von Religion ist Stolz. That of Christ is humility. Aber das von Christus ist Demut. He's telling you to submit to Christ. Da steht, dass wir uns Christus ergeben sollen. Are you getting it? Amen. Verse 13. He said, but them that are without God judge it. Therefore, put away from among yourself that wicked person. Praise the Lord. Hallelujah. Yourself, you cannot even judge. That is what he's saying. Die Ungläubigen, die kannst du nicht mal richten. Because they are doing the job of their father. Weil sie tun die Werke ihres Vaters. They are already dead. They are dead people. Das sind tote Menschen. Amen. Amen. They are darkness. Die sind Dunkelheit. But you're supposed to be light. Aber wir sollten das Licht der Welt sein. And the light, you know, you are exposed. Und wir sind because entlöst, you are light. Weil wir das you Licht are sind. To be judged. Müssen wir gerichtet werden und richten. You're the light you are, expose you. Das Licht, was du selber bist, and entlöst dich. Can judge you. Und deswegen können Leute dich ja auch sehen und dann über dich richten. Praise the Lord. Halleluja. That people are judging you mean you are light. Dass Leute dich richten, you are supposed to be light. Dass du zum Licht gehörst, dass du das Licht bist, dass du Licht sein solltest. Amen. Amen. You don't believe that people will not even judge them and say what they are doing is wrong. Bei Ungläubigen wollen Amen. Die Leute manchmal because that is their lifestyle. Das, was sie tun, ist falsch. Was ist ihr Lebensstil? Das sollte uns nicht überraschen. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 1 of 1 Corinthians 5. 1. Korinther 5, Vers 1. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Please judge what you do. Richte bitte das, was du tust. Amen. Amen. If it please Christ. Ob es Christus gefällt. Don't be proud of evil. Sei nicht stolz auf das Böse. Amen. Amen. Judge all things. Richte über alles. Judge them if Jesus will do what you are doing. Richte darüber, ob Jesus das tun würde, was du tust. He will be proud of what ob er you stolz are doing. Ist auf das, was du tust. Amen. Amen. Amen. Amen. In John 13, verse 15. In Johannes, the Bible called Jesus our example. Steht, dass Jesus unser Vorbild ist. Amen. Amen. The Bible called Jesus our example. Jesus unser Vorbild. Our correction is not man opinion. It is coming from the Holy Spirit. Unsere Belehrung ist nicht die Meinung, menschliche Meinung, sondern es kommt vom Heiligen Geist. Amen. Amen. And that is why you have to pay attention to the correction of God's children. Und deswegen müssen wir die Belehrung der Kinder Gottes and repent from it. From whatever is evil you are in. Und Buße tun von den Dingen, die wir tun, die nicht von Christus sind. Amen. Amen. God's children correcting you is not my opinion. It's coming directly from the Holy Spirit. Wenn Kinder Gottes sich belehren, kommt das nicht von Menschen. Das kommt vom Heiligen Geist. Amen. Amen. If the true God's children are correcting you, wenn die wahrhaftigen Kinder Gottes sich belehren, freue dich darüber und sei dankbar like dafür, Peter. So wie Petrus. Amen. Amen. Peter praised Paul. Petrus fight for. Hat Paulus dafür gepriesen und nicht ihn bekämpft. If you go to 2 Peter 3, 15 and 16, you can see it there. Amen. Because of time, we cannot go there. Können wir das da sogar noch lesen? Amen. Amen. This 2 Peter. 2. Petrus. 3, 15 and 16. He praised Paul. He said, what Paul wrote is so hard to understand that the natural man cannot understand what Paul wrote. Praise Paul. Und er sagt Paulus, and not fight er sagt Petrus ganz klar, das, was Paulus geschrieben hat, war so krass, dass man es gar nicht verstehen konnte. Er hat ihn dort gelobt für Amen. Seine Worte. There should be no secret in Christ's world. Es sollte keine Geheimnisse geben in der Welt von Christus. Amen. If I say secret, it is not what man calls secret, but what Christ calls secret. Es geht nicht um das, was Christus, was Menschen Geheimnisse nennen, sondern das, was Christus Amen. Geheimnisse nennt. Amen. Just like it's not what man calls sin, but what Christ calls sin. Es geht nicht um das, was der Mensch Sünde nennt, sondern das, was Christus Sünde nennt. Just like it's not what man calls righteousness, but what Christ calls righteousness. Nicht das, was der Mensch Gerechtigkeit nennt, sondern das, was Christus nennt. Just like it's not what man calls love, but what Christ calls love. Das Gleiche gilt auch für Liebe. Just like what man calls hate, but what Christ calls hate. Und für Hass. Just like what man, it is not what man called good, but what Christ called good. Und das Gute. So also is evil, and so on and so forth. Und auch das Böse. What Christ called secret leads to destruction and death. Denn diese Geheimnisse, von denen Jesus spricht, die sorgen dafür, dass man, die führen zur Zerstörung und zum Tod. Praise the Lord. Amen. What Christ called secret and not what man called secret. They are these two, they are different. Das, was Christus Geheimnis nennt und was diese Weltgeheimnisse sind nicht gleich. Amen. We don't have time to go into it very well. Amen. What Christ called secret. Amen. Amen. Praise the Lord. Grace is opened because it is light. Die Gnade ist offen, weil sie Licht ist. Law is secret because it's darkness. Aber das Gesetz ist verborgen, weil es so finster ist. Under grace you are open. Unter der Gnade bist du offen, weil du zum Licht gehörst. You are not ashamed because it is all about Christ and not about you. Du schämst dich nicht, weil es dir um Christus geht und nicht um dich. Under law it is all about you. Unter dem Gesetz aber geht es nur um dich. And that's why you learn to be under grace. Deswegen lernst du in der Gnade zu sein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It is not all things Christ even wants us to reveal. It is not all things he wants us to reveal. Nicht alle Dinge sollen wir offenbaren. Amen. Amen. He has what is called secret that he wants you to reveal. Er hat Geheimnisse, die er möchte, dass wir sie offenbaren. What Christ calls secret is different from what man calls secret. Ist anders als das, was der Mensch Geheimnis nennt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I'll quickly give you one example, but then we close. Amen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Amen. Amen. You know, a man of God was always, you know, husband and wife, we are used to, we don't keep secret from one another. Ehefrau, also in einer Ehe ist man daran gewöhnt, keine Geheimnisse voreinander zu haben. And we always want to expose everything. Wir wollen alles ans Licht bringen. Amen. Amen. You listen to the Holy Spirit. Wir müssen dem Heiligen Geist zuhören. It's what he wants you to bring out that you bring out. Das, was du ans Licht bringst, bringst du ans Licht. Amen. Amen. You know, I can't even be sick, I cannot even let you know it. If it will destroy your faith, I will not let you know it. Ich kann sogar krank sein und weil ich werde euch das nicht sagen, weil ich, wenn ich euch über diese Krankheit erzähle, kann es euren Glauben zerstören. Amen. Amen. If I know that you cannot stand it, that you, instead of you to join me in faith, you are going to take the faith out of me. I might not even tell you. Wenn ich weiß, dass ihr nicht in der Lage seid, mich in dieser Situation zu unterstützen im Glauben, weil da in eurem Glauben zu viel Unglauben ist und zu viel Angst ist in dieser Sache, werde ich euch das nicht sagen, weil ihr sonst diese Sache runterziehen werdet. I will not tell you. I don't want you to fall into fear. Ich will nicht, dass du in Angst verfällst. Are you getting it? Mm-hmm. You know, a man of God, the wife. People, we are always talking about the wife. And this man of God, when they tell him about the wife, because this man and the wife, they believe that they don't hide secret from one another. He always goes to the wife and tell the wife whatever people are saying about her. And because of that, the wife was always so sad. Then he said, the Holy Spirit came to him and said, you are now a vessel that they use to steal your wife's joy and peace. Und ein Pastor und seine Frau hatten eine Situation, in der über seine Frau oft schlecht geredet worden ist, weil seine Frau sich einfach gerne schick angezogen hat, und viele andere Pastoren haben sich immer darüber ein bisschen lustig gemacht und haben das verurteilt, weil sie das nicht so gut fanden, dass sie halt so schick oder dass sie so schick angezogen war immer. Und der Pastor war halt auf dem Modus, ja, ich habe keine Geheimnisse von meiner Frau, deswegen werde ich das immer wieder an meine Frau weitertragen, dass Leute mich wieder auf sie angesprochen haben und mir wieder gesagt haben, dass sie vielleicht zu overdressed war oder zu viel Lippenstift drauf hatte oder irgendwie anders war. Und der Pastor hat das dann immer wieder seiner Frau erzählt, was die Leute gesagt haben, wenn er in irgendwelchen Meetings war, irgendwelchen Veranstaltungen war. Und es hat die Frau immer wieder betrübt und traurig gemacht. Und irgendwann hat der Heilige Geist dann auch zu dem Pastor dann gesagt, wieso machst du dich eigentlich zum Boten des Teufels? Weil wenn du diese bösartigen Worte oder diese Sachen, diese Leute sagen, immer wieder an deine Frau weitergibst, dann machst du dich ja zum Boten dieser teuflischen Botschaft und du betrübst sie und machst sie immer wieder traurig damit. Und das sollte nicht sein. Are you getting it? Mm-hmm. You know, it's not what man calls secret. It's what Christ calls secret. Es geht nicht um das, was Christus ein Geheimnis nennt, sondern es geht nicht um das, was der Mensch Geheimnis nennt, sondern das, was Christus Geheimnis nennt. Amen. Amen. It's not what religion calls secret, but what Christ calls secret. Oder was Religion Geheimnis nennt, sondern Amen. Das, was Jesus Geheimnis nennt. You don't become a vessel for Satan to go through to one another. Du wirst nicht zu einem Gefäß des Teufels, um Leute zum Anstoß zu werden. I hope Amen. You get it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. So we close there. Please, if there's any question or answer or anything you want to add, please, or anything at all, please just let us know, then we close. Amen. Yeah. Hat jemand eine Frage zu dem Thema von heute, von der Predigt? Können Sie auch in den Chat schreiben, wenn ihm das lieber ist? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I hope you understand. Please, you can go home and listen to the message again because we are so much in haste. Yeah. I wanted ihr könnt euch die Botschaft it, auf jeden Fall nochmal anhören, mm-hmm. weil wir waren echt ein bisschen in Eile, weil es so viel Stoff war und in so kurzer But Zeit. A lot of things inside. Aber es ist wirklich you viel, was ihr wirklich verdauen solltet in Ruhe und nochmal durchkauen solltet. Und die Fragen könnt ihr auch immer noch nachträglich natürlich stellen, ne, weil eigentlich habt ihr alle meine Nummer oder auch seid auch teils in der Church Group drin. Und das kann dann auch einfach an mich dann weitergeleitet werden, die Fragen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So, if there's no question, we now pray together. Amen. Wenn es keine Fragen gibt, dann beten or wir jetzt. Or anything to see. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Rosanna sagt, danke, ich konnte heute wieder so viel lernen. Okay. Ja. Praise Lord. The Lord. Halleluja. Hm? Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. And I am also saying thank you to you that yeah. you are that you learn. Amen. Ja, ich sage auch danke zu euch allen, dass ihr euch belehren lässt. Amen. Amen. You know, sometimes we think that we are the only one that is saying thank you to Jesus Christ. Manchmal denken wir, wir sind die einzigen, die danke sagen zu Jesus. For being there for us. Dass er für uns da ist. He is also saying thank you to you. Aber er sagt auch danke zu uns. That you listen to him. Dass du ihm zuhörst. You allow him to live in you and live through you. Dass du zulässt, dass er in dir lebt und durch ihn durchlebt. Amen. Amen. He said thank you to you all er sagt the time. Immer wieder danke. That you never allow his blood to be in vain. Dass du nicht zulässt, dass sein Blut vergeblich ist. And you know, the world today, nobody is hungry of the true Christ. In der Welt ist niemand wirklich hungrig nach dem wahrhaftigen Amen. Christus. That somebody is there to be hungry, that is hungry of him. Mm-hmm. He is so grateful. Jeder sucht sein eigenes, jeder versucht seine Zeit für seine Sachen zu nutzen, aber niemand sucht nach Christus und dafür ist er dankbar. The Lord is saying thank you to you, Rosanna Schatz. Deswegen sagt der Herr auch danke zu dir, Rosanna. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Felix hat eine Frage. Okay. Ja, danke erstmal Mommy und ja, für die Message. War sehr, sehr deep heute wieder und eigentlich, dass du dich wirklich vom Heiligen Geist leiten lässt, ob das die letzte war. Weil, ich weiß nicht, dienstags kommen nochmal so Sachen irgendwie, die sonst nicht angesprochen werden. Aber ja, wenn der Herr sagt, es hört auf, dann ist das gut. Und wenn er sagt, es geht weiter, dann ist auch gut. Deswegen bin einfach dankbar, dass Mommy, also dass du dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Die Frage, die ich habe, ist, ich glaube, das kennt jeder, also sogar ist eine allgemeine Frage, wie man damit umgehen soll oder was, Mommy, was du für Tipps hast, wenn man, sag ich mal, die Wahrheit kennt, aber trotzdem aus Schwäche des Fleisches manchmal trotzdem in eine gewisse Sache wieder zurückfällt. Also natürlich, ich weiß, dass man sich nicht verurteilen soll und dass man auch der Unzucht oder generell, also der, ich sag mal, die geistliche Unzucht halt fliehen soll. Oder auch, ich weiß nicht nur, wenn es, also ich habe das so mit geistlicher Unzucht gemerkt, wegen letzter Woche halt, die Sünde halt an sich, wenn man irgendwo wieder zurückfällt, dass also wie Mommy am besten, wie du damit umgehen wirst, weil eigentlich weiß man ja, wie man handeln sollte. Und dass man da halt einfach richtig, also dass man da versucht, also ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, dass man, wenn man trotzdem Probleme hat in den Punkten, dass man da weiter dran arbeitet, aber wenn man halt So zum Beispiel, wenn jemand alkoholabhängig ist und er möchte halt diese Alkoholabhängigkeit ablegen und arbeitet auch daran und ist in der Beziehung mit Jesus Christus und schaut auf Jesus Christus, nur manchmal aus der Schwäche des Fleisches, ich meine, das hat immer was dazu damit zu tun, dass man den Fokus verliert kurzzeitig, fällt man dann wieder irgendwie zurück. Also was würdest du da sozusagen, also ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, was ich meine. Praise the Lord. Hallelujah. Felix, thank you, Schatz, for the question. And, if you use that of alcohol, I can, and I'm able to understand that if somebody have been alcoholic and is not always falling back into it again and again. You know, before you became a child of God, you have been alcoholic, and once you are, but you are there, and you never condemn yourself. You never condemn yourself. Bevor du wiedergeboren warst, warst du ja dann beispielsweise in diesem Beispiel ein Alkoholiker, und du hast die Sachen gemacht und hast dich dafür auch nicht verurteilt. But now, as a child of God, you don't even like it like before. Aber jetzt, it's a big step forward. Als Kind Gottes merkst du, dass das nicht richtig ist. Also du hast ein Gewissen, du hast dir ist klar, dass das, was du tust, nicht richtig ist, und das ist ein Schritt that nach vorne. That you don't like it again, you can see it. Even that condemnation is good for you. Deswegen ist sogar diese Verurteilung, die du dann in dieser Sache verspürst, weil du weißt, dass sie falsch ist, sogar gut, weil sie zeigt, dass du nicht mehr der alte Mensch bist. That you no longer enjoy that evil. Weil du dieses Böse eben nicht mehr genießt. It's a step forward for you. Das ist ein Schritt nach vorne für dich. Are you getting it? But all you need to do is just, he said, remind yourself who you are in Christ. Deswegen sollst du dich daran erinnern, the Holy Spirit can be there for you. Wer du bist in Christus, so kann der Heilige Geist für dich da sein. He said, the Bible said in the book of Psalms, your word have I hidden in my heart, so that I will not sin against you. In Psalm steht, dass deine Worte habe ich in meinem Herzen aufbewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. That means you remind yourself of Christ. That is how the Holy Ghost can help you to be out of it. Das heißt, du erinnerst dich an die Worte von Christus für dich. So kann der Heilige Geist dich daraus bringen. I do get it. Do you keep on reminding yourself? Du erinnerst dich. It's a gradual process. You can. It's like a man that was the story I heard of a man, the true story of a man, how he became saved. This pastor was homosexual, and he was a pastor, and he was preaching, and he hated. See, he now know the truth, and he hated it, and he wanted to get out of it. He did not love it. Es gibt auch ein Beispiel bei einem Pastor, der auch der mit Homosexualität zu kämpfen hatte, und er wusste, dass das nicht von Christus ist, dass das falsch ist, und er hat damit gekämpft und hat weiterhin noch gepredigt. He was no longer enjoying it like before. Er hat das nicht mehr so genossen, wie er es vor Jesus genossen hat. And so he was now praying against it and saying, I hate it. Und deswegen hat er das verweigert, hat dagegen gebetet, hat gesagt, dass er es hasst. Anything that is not of Christ in my life, I destroy it. Und it's hat ganz a very klar good prayer. Alles verweigert aus seinem Leben, was nicht von Christus ist. Das ist ein sehr gutes und wichtiges Father, Gebet. Father, help me to love what you love and hate what you hate. Vater, hilf mir, das zu lieben, was du liebst und das it's zu hassen, was du hast. It's a very good prayer. Das ist ein sehr wichtiges Gebet. Amen. Amen. So just let you know if those things is they are coming, if even they are not coming in your prayer time, the time you spend with the Lord. In deiner Gebetszeit. Pray the prayer that Daddy is what you desire that I want to bete desire. Dafür, dass du die Wünsche des Herrn haben willst. Things of the flesh help me. I come against you or I destroy you. He said you speak to the mountain will obey you. Und Dinge des Fleisches sollst du zerstören. Und uns wurde befohlen, zu dem Berg zu sprechen, weil wenn wir sprechen, wird dieser Berg auch gehorchen. And this man, he said that he was going one day to meet the partner that he always sleep with. On the road as he was going, driving there, he said something just left his body. That was how he was delivered from the power of this homosexual, the demonic power. Since then, he never go there again. But it took time. Can you get it? Yeah. Und er hat gesagt, dass irgendwann war er halt auf dem Weg wieder zu seinem Partner, mit dem er halt immer wieder geschlafen hat. Und auf dem Weg dahin, auf einmal, als er im Auto war, hat er gemerkt, wie ihm irgendwas etwas verlassen hat. Und danach war dieser Durst nach dieser Sache einfach weg, komplett weg. Und in dieser Geschichte zeigt sich einfach, es hat Zeit gekostet. Diese Person hatte eine Beziehung mit Jesus Christus, war sogar ein Pastor, aber es hat Zeit gekostet, um auch wirklich physisch da rauszukommen. Aber irgendwann ist er da rausgekommen, weil der Geist über den Fleisch einfach gewinnt. Praise the Lord. Halleluja. So, your prayer should be, Father, help me to love what you love and hate what you hate. Dein Gebet sollte sein, Vater, hilf mir, das zu hassen, was du hast, und das zu lieben, was du liebst. Whatever is not of you in my life, I destroy all in Jesus' name. Immer, was von dir ist in meinem Leben, zerstöre ich in Jesus' Namen. If that is the only prayer that you can pray, it's a big prayer. Wenn du nur das beten kannst, täglich, ist es mehr als genug. Help my focus to be you alone. Hilf, dass mein Fokus auf dir alleine liegt, Jesus. Can you get it? So if you allow, he said the Lord will keep him in perfect, will give him a perfect peace, whose mind is set upon him. Ja, Gottes Wort sagt auch, dass er den in vollkommenen Frieden bewahrt, dessen Gedanken auf ihn gerichtet sind. Amen. That you don't, you know, that you know, after doing it, you condemn yourself. It's a big victory. It's a step forward that you no longer enjoy. Before this time, you don't condemn yourself. Yeah. Now you can say that the Spirit of Christ is really working. Ja, vorher hast du gewissenlos deine Taten vollbracht, aber jetzt weißt du, dass die Taten des Fleisches bösartig sind und du verweigerst sie in Jesus' Namen. Amen. Amen. I hope you understand it, Chad. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ja, vielen Dank, Mami. Ich glaube, das hat immer sehr geholfen, weil ich ich glaube, wir alle neigen manchmal dazu, sehr von uns selber so genervt zu werden und diese Sache so zu hassen, dass wir denken, dass Gott das auch, also dass Christus das auch irgendwann genervt ist von uns, aber uns immer wieder daran zu erinnern, dass wenn wir immer wieder zurückkommen und dieselbe Sache selber hassen, dass Jesus Christus das liebt, dass wir das hassen, was nicht von ihm ist. Und dass er uns dann auch helfen wird. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, it's a blessing, Chad. Praise the Lord. Halleluja. All these are spirits, all these evil things. They are different spirits. Und es ist auch wichtig zu erkennen, dass all diese Dinge sind geistliche Sachen. Amen. And you know, the Lord, the Christ in you is bigger than them. Aber Christus in uns ist größer als diese geistlichen Mächte. But your mind is to know that you are bigger than them. Aber das muss auch in deinem Kopf ankommen, diese Erkenntnis. And remind yourself, and let you, you know, to remind yourself, remember that the Holy Spirit is there to help you. Und ich daran erinnere, dass der Heilige Geist also, you are not alone in it. Da rauszukommen, dass du nicht alleine bist darin. You are not alone in it. The Holy Ghost is there with you. Der Heilige Geist ist mit dir, help in dir und hilft dir. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So if that's all, please. So we are going to pray and thank our Lord for the message. Amen. Amen. Wir werden beten und Herrn danken für die Botschaft. And thank him for the Holy Spirit that he has given us. Und danken für den Heiligen Geist, den er uns gegeben Amen. Hat. He was Amen. Here. He knows what it is to be here on earth. Der Herr war selber hier auf Erden. Er weiß, was es bedeutet, hier auf Erden zu leben. He know that the power of Satan is everywhere here. Er weiß, dass die Gewalt des Teufels überall ist auf Erden hier. Amen. And that is why he knows that we need the power of the Holy Spirit to be able to live. Deswegen weiß er, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, um das Leben zu führen, was er für uns hat. We are going to pray and say thank you to him. Wir werden beten und uns bei ihm bedanken, that he equipped us. Dass er uns ausgestattet he did not hat. Leave us empty. Dass er uns nicht leer gelassen hat. Amen. Amen. We are not alone in it. Wir sind nicht alleine darin. Amen. He is there with us. Er ist da mit uns. We are never without him. Wir sind niemals alleine. So we are going to tell him thank you for being there for us. Werden wir uns bei ihm bedanken. And we are going to reject whatever is not of Christ in our life. Und alles in unserem Leben verweigern, was nicht von Jesus ist. And whatever is going to take us away from Jesus Christ, we pray and destroy it. Und was immer uns von Jesus wegnimmt, zerstören wir in Jesus Namen. And whatever we take our focus away from him, we pray and destroy it. Und was immer unseren Fokus von ihm wegnimmt, werden wir auch zerstören in Jesus Namen. Amen. Amen. And we pray to love his correction. Wir werden beten, seine Belehrung zu lieben. And we pray and bless those that correct us, that are there to correct us, to bring us back to Jesus Christ. Und wir beten auch für die Leute, die uns immer wieder belehren. That they are never tired of correcting dass us. Dass sie niemals müde werden, uns zu belehren. That we are never tired of correcting one another, being there for one another. Einander zu belehren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us pray. Lass uns beten. Und entweder die Predigt fällt dir nicht führt uns radikal zu Christus oder radikal weg von Jesus Christus. Ne? Und als ich heute zugehört habe, musste ich halt auch schlucken. Aber der Herr hat mir jetzt einfach gezeigt, dass diese Predigten, die wir jetzt im Moment haben, ganz besonders die von heute, die ist nicht dafür da, um uns zu verurteilen oder uns schlecht zu machen oder uns zu sagen, dass wir halt keine Kinder Gottes sind, sondern weil wir Kinder Gottes sind, kriegen wir halt diese Predigt. Mhm. Weil in der Bibel steht ja auch, dass Jesus gesagt hat, dass weil ich euch liebe, korrigiere ich euch. Ja. Ne? Und der Herr hat mir jetzt gerade gesagt, dass alles, was heute gesagt ist, wurde, hat er gesagt, weil wir seine Kinder sind und weil er uns liebt und weil er nicht möchte, dass irgendwas uns von ihm wegzieht. Und es geht halt darum, dass Sachen, die wir im Verborgenen machen, dass wir ihm alles offenlegen, damit der Heilige Geist uns hilft, weil im Geist sind wir ja schon frei und uns hilft, auch hier im physisch frei davon zu sein. Es geht nicht darum, uns schlecht zu machen, sondern eigentlich nur, dass der Herr möchte, sagt, gib mir alles ab, damit ich dich davon befreie, damit du siehst, dass du halt frei bist. Ne? Deswegen, diese Predigt sollte uns halt glücklich machen, dass unser Vater uns halt so sehr liebt und uns halt auch schützen möchte vor Sachen, die uns vielleicht von ihm wegziehen. Ne, weil ich, der Heilige Geist hat mir halt gerade gesagt, dass wenn wir diese Predigt nicht mit ihm hören, dann wird sie uns fertig machen. Aber wenn wir das mit dem Heiligen Geist hören, dann wird sie uns glücklich machen. Ne? Und ich möchte nur jeden ermutigen. Love us so much. Ja, weil ich kann mir vorstellen, weil der Teufel hat mich auch gerade versucht, traurig zu machen. Aber ich habe dann gemerkt, weil der Heilige Geist dann zu mir gesprochen hat, und ich wollte das einfach nur an alle sagen, dass ich weiß, das klingt hart, aber weil uns Jesus halt so hart liebt, ne, will er uns halt da raus haben. Also wir haben einfach nur Grund, uns zu freuen. Also dieses Philipper 4,4, das geht immer noch. Ne? Also wenn er uns nicht lieben würde, also wenn wir nicht belehrt werden würden, dann hätten wir ein Problem. Aber wir haben halt kein Problem. Ne? Das, ich wollte das nur nochmal sagen, um uns zu erinnern daran, dass alles gut ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So.